O ihr Heiligen, aus Helle Nacht von Emmy Hennings, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. O ihr Heiligen, o ihr Heiligen mit den kostbaren Namen, die alle über den Kreuzweg kamen, ich vergaß meine Wege, ging still durchs Dornengehege, schmerzlichste Abtötung. Ich bin im Dunkeln und keine Sterne funkeln in meine Dämmerung. Das Gesicht zur Wand gekehrt, verlöscht mein Feuer auf dem Herd, ich bin jetzt nichts mehr wert. Ende von O ihr Heiligen.